Und ich freue mich auf Ihre Meinung unter 0800 2254 2254. Unser Thema heute: Arcandor hat Insolvenz angemeldet. Den Antrag auf einen Notkredit, den hat die Bundesregierung gestern abgelehnt. Also keine Staatshilfe für Arcandor. Halten Sie die Entscheidung der Regierung für richtig. Rufen Sie uns an unter 0800 2254 2254. Und Barbara Kanzer hat das getan. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Grüße Sie. Grüße Sie, ja, und alle in der Runde. Ich finde diese Entscheidung richtig. Denn ich muss Ihnen sagen, ich beobachte das nicht seit Tagen, sondern seit Jahren. Und man hat diese Kaufhäuser systematisch zugrunde gerichtet, sie ausgeschlachtet und sie geopfert. Ich kann davon ein Lied singen, denn ich wohne in Steglitz. Und Steglitz hat in den letzten 3 Jahren eine Kaufhausvernichtungsorgie erlebt. Wir haben 5, 6 Häuser gehabt. Davon bestehen 2 wieder neu. Das Rathaus hat man auch als so einen Rummelplatz von Großeinkauf gemacht. Das ist wie ein Zirkus. Die beiden vorderen Kaufhäuser am Walter-Schreiber-Platz müssen Sie sich mal ansehen, worauf die Käufer dieser Immobilie, die ist 3 oder 4 Mal während der Bauzeit verkauft worden, Wert gelegt haben auf riesige Parkplätze innerhalb des Hauses. Und das andere, so ein paar Lädchen und so eine Wandelgasse ist da drin. Dort war ein lebendiger Markt. Dort haben Menschen aller Couleur ihre Nische gefunden in diesem Forum Steglitz. Das ist Sie rufen alles uns aus Berlin an, sollte man vielleicht noch mal sagen, Frau Kanzer. Ja, ich rufe aus Berlin an. Und wenn es eine Stadt gibt, wo dieser Handel, den die Leute, die diese Kaufhäuser runtergewirtschaftet haben, Karstadt und andere, jemand sagt, dass es zu Recht ist, dann müssten an und für sich 70% aller Berliner Ja sagen. Frau Kanzer, ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Herr Beller hat uns angerufen. Was meinen Sie? Keine Staatshilfe für Arcandor? War das eine richtige Entscheidung der Regierung oder hätte man helfen sollen? Also hier Franz Beller in München. Also es war eine richtige Entscheidung, denn mit Karstadt ging es ja schon vor Jahren los. Die Pleite, darf daran erinnern, vor 2 Jahren wurden die kleinen Karstadthäuser verkauft an eine englische Investorengruppe. Die stehen jetzt auch schon wieder vor der Pleite. Man hat den Zug der Zeit verschlafen. Man hat das Personal bei Karstadt ausgedünnt, auch in anderen Kaufhäusern. Gehen Sie in die Abteilungen rein. Riesen Etagen, 2, 3 Leute. Es findet keine Ansprache statt der Kunden. Und wenn man was sucht, da heißt es, ja, gehen Sie mal dahinter, da rechts rum und so. Also grausam, ich habe das schon öfters erlebt. Und da braucht man nicht zu wundern, wenn diese Kaufhäuser langsam den Bach runtergehen. Die haben einfach den Zug der Zeit verschlafen. Und ich finde das auch richtig, aus dem Grund, wenn solche Eigentümer da sind, wie Schickentanz, wie Oppenheim, wie Goldman Sachs, also dann braucht unser Staat keine Steuergelder einer Pleite hinterherwerfen, und möchte noch einen zweiten Punkt bringen. Und genauso sollte man mit der Schaeffler-Gruppe und mit Porsche verfahren. Porsche ist auch so ein tolles Beispiel. Die wollten den großen VW übernehmen und jetzt stehen sie mit 9 Milliarden Schulden da und haben einen Antrag gestellt von 1,75 Milliarden. Da soll auch der Staat einspringen. Das sehe ich gar nicht ein. Herr Beller, vielen Dank für Ihre Meinung. Nun sind ja auch mehr als 50.000 Menschen betroffen von dieser Entscheidung. Und der Bund hat unter anderem abgelehnt, weil sich die Eigentümer von Karstadt nicht in dem Maße engagiert haben, wie der Bund es erhofft und erwartet hätte. Herr Sause da, ich grüße Sie. Sie rufen uns aus Hamburg an. Ja. Was ist Ihre Meinung? Halten Sie die Entscheidung der Regierung für richtig? Ja, absolut für richtig. Die sollen hingehen und bei Frau Schickedanz und bei den anderen bisherigen Profiteuren da das Geld einkassieren, einfach beschlagnahmen. Das geht nach dem Grundgesetz, kann man die Jungs enteignen und davon dann eben geeignete Leute hernehmen, um die Arbeitsplätze zu retten. Und dann ist das ganze Problem aus der Welt. Aber Frau Schickedanz oder überhaupt diese ganze Gruppe da, die ganze Eignergruppe, die darf nicht ungeschoren davonkommen. Die müssen richtig bluten, die müssen endlich mal mit ihrer Kohle Kohle auf den Tisch und da raus damit. Die haben über Jahre das Personal ausgebeutet, haben über Jahre an den Immobilien immer nur kassiert, kassiert, kassiert. Und jetzt sitzen sie da, Frau Schickemann, das gehört also zur Milliardärsgruppe in Deutschland. Wo sind wir denn eigentlich? Und Sie meinen, die sie Frau, hätte da ihr Privatvermögen reintun und da verhaften sollen? Hingehen, einfach dass die Hälfte des Vermögens beschlagnahmen. Die Frau, die kann auch mit 2,5 Milliarden glücklich werden, denke ich mal. Ne? Einfach mal da einen großen Teil absahen, so wie die über Jahrzehnte, Jahrhunderte abgesahnt haben. So soll man jetzt die auch absahen und das dann mal wirklich da reinstecken, das Geld, wo das hingehört. Und zwar nicht in die Privatschatulle, sondern in die Läden, da wo die armen Leute arbeiten für einen Minilohn. Die Verkäufer, die wurden doch über Jahrzehnte schlecht bezahlt. Und die werden auch immer noch schlecht bezahlt. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass die überhaupt auf die Idee kommen, sich an uns, an meinem Geld vergreifen zu wollen, als Steuerzahler. Das ist eine Unverschämtheit. Die Leute, die sollen enteignet werden, denen sollen minimaler Rest von meinetwegen 1 Milliarde oder sowas bleiben. Aber der Rest, der gehört in den Staatshaushalt und dann eben in diese Investitionsdinge rein. Da müssen dann eben Leute hingesetzt werden, die das auch managen können und nicht so wie Mittelhoff und wie die alle heißen, die das alles nur versaubeuteln und einfach nur groß tun und ganz kleine Brötchen backen und dabei Milliarden kassieren. Das ist unerträglich. Herr Sausedai, herzlichen Dank für Ihre Meinung. Bislang sieht es ja so aus, als seien die Hörer mit der Haltung des Staates nämlich keine Staatsgelder, kein Notkredit und damit keine Steuergelder für Arcandor zu geben. Einverstanden. Frau Betz-Klöpfer, sehen Sie das ähnlich? Sie rufen uns aus Eckernförde an. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich muss mich da auch einreihen, wobei ich so auch der Meinung bin, wir haben jetzt nun mal den Kapitalismus und da gibt, oder nicht nur das, es gibt Dinge, die haben sich einfach überholt und dazu gehören die Kaufhäuser. Inzwischen, die Zeit der großen Kaufhäuser ist einfach vorbei. Und ich kann nur sagen, Staat, halte dich da raus und halte dich auch raus bei Opel. Das ist ja jetzt nun abgefahren. Und ich glaube, wir werden über kurz oder lang sehen, dass das bei Opel wirklich verschwendetes Geld war. Und das würde bei Karstadt ganz genauso sein. Also da würde ich, das fände ich ganz furchtbar, wenn die da ja unsere Steuern da reinstecken würden. Meinen Sie einfach, dass es dem Gemeinwohl nach den Bundestagswahlen nicht dienlich, wenn wir die Arbeitsplätze dort mit mehreren hunderttausend subventionieren? Die andere Seite ist natürlich, es betrifft über 50.000 Menschen im Karstadt-Quelle-Konzern und es betrifft über 25.000 Menschen bei Opel, die jetzt noch hoffen, wo man natürlich auch nicht weiß, ob die Unterstützung des Staates auf lange Sicht langen wird. Das meine ich, dass das wahrscheinlich nicht langen wird, dass da sowieso Interessen hinterstehen, also zum Beispiel von den Russen, ne, die Technologie dahin zu kriegen und also wer weiß, wie lange diese Arbeitsplätze überhaupt noch erhalten bleiben. Und sie kosten uns Milliarden. Danke Ihnen, Frau Schneider. Ich möchte noch kurz Herrn Schneider das Wort geben, denn er ist anderer Meinung. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Der eine Herr hat jetzt die Frau Schickedanz angesprochen mit dem großen Vermögen. Das war mir jetzt nicht so bewusst momentan im Kopf. Könnte ja sein, dass das stimmt und dann müsste man das natürlich schon ein bisschen mit einbinden. Aber ich denke mal, so bei uns in Darmstadt ist Karstadt ein ziemlich zentraler Punkt, der viele kleine Einzelhändler auch drumherum hat quasi, wo die Bürger, das Messens- und Oberzentrum hier in Südhessen, natürlich dann auch dahin gehen. Und das wird sicherlich sich ändern, wenn jetzt die Loop in Weiderstadt, das ist so ein Nachbarort, aufkommt. Das ist ein ganz neues Einkaufscenter, so ein Shopping Mall. Und dann ziehen da viele Leute noch mehr weg. Wenn der Karstadt weggeht, dann gehen dann auch hier die kleinen Geschäfte kaputt. Also es trifft jetzt nicht nur Karstadt-Mitarbeiter, obwohl das schon wichtig ist. Und andererseits muss ich auch sagen, wenn die BRD so hart reagiert hätte damals bei der Vereinigung und da keine Gelder in die ehemalige DDR geflossen wären, hätte es jetzt noch weniger blühende Landschaften gegeben, als es vielleicht gibt. Also so hart kann man es nicht sehen. Ich denke schon, dass der Staat da auch in Verantwortung treten muss. Das ist ein interessanter Aspekt, Herr Schneider. Ich muss jetzt leider abbrechen, denn leider unsere Nachrichten um 16 Uhr beenden die Debatte. Trotzdem war die meiste Meinung von den Hörern, der Staat hätte sich richtig verhalten. Unsere Debatte heute zur Insolvenz von Arcandor.